بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. نعم الله على بامسون هاتسجن الله زيجن من هاي لما هاتسج كايد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم und auf all diejenigen, die seine Fußstapfen treten und seiner Sunna bis zum Tag der Auferstehung folgen. Machen heute inshallah ta'ala die letzte Sitzung über das Thema As-Siyam, beziehungsweise über das, was zum Siyam noch gehört, und zwar der I'tikaf. Wir haben zuletzt gesprochen über die Definition von I'tikaf, sprachlich und religiös, und wir haben erklärt einige Belohnungen, die denjenigen, der I'tikaf macht, erwartet, beziehungsweise die Belohnung für den Dhikr. Und heute möchten wir uns noch weiter über ein paar Themen unterhalten, die mit dem I'tikaf im direkten Zusammenhang stehen. Erstens einmal die Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten in Bezug auf das Fasten, ob der I'tikaf, ob eine Bedingung des I'tikaf ist, dass man fasten muss. Denn es gibt auch Leute, die nicht fasten können und oder auch nicht fasten müssen, und ob sie trotzdem I'tikaf machen dürfen oder nicht. Und die Antwort lautet in einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar berichtet uns Umar ibn Khattab, dass er sich in der Jahiliyyah, die Jahiliyyah ist die Zeit vor dem Islam, und damit meint man auch für jeden Menschen, also man meint auch individuell gesehen die Zeit, bevor ein Mensch den Islam angenommen hat, ist auch seine Jahiliyyah-Zeit. Und Jahiliyyah kommt vom Begriff Jahl. Jahl bedeutet Unwissenheit. Und deswegen meint man mit Jahiliyyah die Zeit der Unwissenheit, die Zeit, in der man sich über den Islam überhaupt nicht auskannte und kein Muslim war. Und Umar berichtet, dass er sich selbst in der Jahiliyyah den I'tikaf auferlegt hat, und zwar eine ganze Nacht lang zu vollziehen. Daraufhin fragte er den Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber. Er wollte also wissen, ob er einen Nadr aus der Jahiliyyah noch umsetzen muss, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ordnete ihm, den I'tikaf an durchzuführen. Und diese Überlieferung weist unter anderem darauf hin, dass wenn man I'tikaf auch nur eine ganze Nacht lang vorhat zu machen, also weniger als 24 Stunden, dann ist diese Sache gültig. Und man muss nicht mindestens 24 Stunden I'tikaf machen. Das ist Nummer 1. Die zweite Sache ist die Antwort auf unsere Frage. Und zwar, muss man fasten, während man I'tikaf macht? Die Antwort lautet, wenn man also vom Fasten befreit ist, dann darf man trotzdem I'tikaf machen. Denn in diesem Hadith hat Umar radiallahu anhu in der Nacht I'tikaf gemacht. Und wenn man nur nachts I'tikaf macht, ist man in dieser Zeit logischerweise nicht am Fasten. Ebenso profitieren wir aus dieser Überlieferung, dass der I'tikaf im gesamten Jahr erlaubt ist. Und dass es bei I'tikaf nicht nur um die Zeit von Ramadan geht. Und denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht näher nachgefragt, wann er vorhatte, diesen I'tikaf durchzuführen. Und es gibt eine Regel, die heißt Tarkul istifsal fi maqam al-ihtimal yunazzalu manzilat al-umum fi al-maqal. Das heißt sinngemäß, bedeutet sinngemäß, auf diesen Fall übertragen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Antwort auf eine Frage gibt und nicht näher darauf eingeht, dann beweist das, dass diese Detailfragen nicht relevant sind für seine Antwort sallallahu alaihi wasallam, sonst hätte er nachgefragt. Die Absicht des Mu'takif, oder die Absicht beim I'tikaf: der Mu'takif, das ist die Person, die I'tikaf macht, muss darauf achten, während des I'tikaf aufrichtig zu sein, auf Arabisch Mukhlis. Das heißt, dass er immer darauf achtet, für wen macht er diesen I'tikaf. Er soll möglichst wenig mit anderen Menschen über seinen I'tikaf sprechen. Es soll ihm am liebsten sein, wenn keiner von seinem I'tikaf Bescheid wüsste. Und deswegen gehört es zur Vollkommenheit einer Ibadah immer, dass niemand von dieser Ibadah Bescheid weiß, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Andere sagen im Gegensatz dazu, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten, schon lange Zeit vorher Bescheid, dass sie in Mekka oder Medina oder anderswo I'tikaf machen wollen. Und solche Personen sind natürlich gefährdet, Augendienerei zu begehen. Augendienerei ist Ar-Riya. Denn der Gläubige muss immer darauf achten, dass er die Sache für Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine macht. Diejenigen Menschen, die eine Person bemerken, die offensichtlich I'tikaf macht, sollen sie auch diese Person nicht in Verlegenheit bringen. Das heißt also, wenn du siehst, dass jemand I'tikaf machen will oder macht, du sollst nicht zu ihm hingehen und sagen, machst du I'tikaf? Denn dieser Bruder, wenn er Ikhlas hat, er möchte gar nicht darüber reden und du bringst ihn dadurch nur unnötigerweise in Bedrängnis und es kann sein, dass du der Grund dafür bist, dass er seine Absicht verändert. Ein anderes Problem ist, dass manche Menschen während des I'tikaf die Zeit mit den Geschwistern verbringen wollen, indem sie mit ihnen reden und plaudern, weil es ihnen schwer fällt, Allah subhanahu wa ta'ala lange Zeit zu gedenken. Das heißt also, das ist ja auch gerade die Sache, die wir trainieren sollten beim I'tikaf, dass wir uns üben darin, nur uns Allah subhanahu wa ta'ala zu widmen. Und es ist natürlich, man erkennt an sich selbst, dass es einem leicht fällt, sich über Weltliches lange Zeiten zu unterhalten, aber wenn es darum geht, Koran zu lesen, dann ist es immer nur eine bestimmte Anzahl von Seiten oder Minuten und dann beendet man, sagt man, jetzt habe ich Alhamdulillah meinen Teil schon dafür getan. Bemerkt man diese Neigung bei sich selbst, dass man also sich über Weltliches viel unterhält, sollte man nicht der Grund dafür sein, dass diese Neigung sich auf andere Leute überträgt. Das heißt, du sollst nicht der Grund dafür sein, lieber Bruder, liebe Schwester, dass andere Menschen in ihrem I'tikaf gestört werden. Auch wenn du weißt, dass diese andere Person sich gerne mit dir unterhalten möchte und auch damit kein Problem hat, dann sollst du ihr nicht dabei helfen, etwas zu machen, was falsch ist, sondern sollst ihr dabei helfen, etwas zu machen, was gut ist, um die Zeit mit Allah Azza wa Jal zu verbringen, ist sowieso der höchste Genuss überhaupt. Ebenso, wenn wir schon I'tikaf machen, dürfen wir nicht vergessen, was das eigentliche Ziel des I'tikaf ist. Das eigentliche Ziel des I'tikaf ist das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, die innere Läuterung, sich in Geduld zu trainieren, und deswegen soll man auch Dinge vermeiden, die diesem widersprechen, wie zum Beispiel das viele Schlafen, denn es ist ja nicht der Sinn, dass du viel schläfst, oder das viele Essen, denn das viele Essen führt auch dazu wiederum, dass du viel schläfst und abgelenkt wirst und dich nicht konzentrieren kannst in deiner Ibadah. Wenn du viel isst, dann musst du öfter auch die Moschee verlassen, weil du ein Geschäft verrichten musst und ähnliches. Und alles, wie gesagt, es geht nicht darum zu sagen, dass man wenig essen muss, sondern es geht darum, du hast dich doch dafür entschieden und du willst doch unbedingt diese Zeit möglichst viel mit Allah subhanahu wa ta'ala verbringen. Du willst doch nicht I'tikaf machen, dass du nachher sagen kannst, du hast I'tikaf gemacht, sondern du möchtest I'tikaf machen, damit du viel Zeit mit Allah verbringst. Also sind das Tipps, an die du dich halten sollst. Weit entfernt soll man sich während des I'tikaf erst recht von verbotenen Dingen entfernen. Jetzt könnte jemand sagen, wie kann man Verbotenes begehen innerhalb der Moschee? Ja, die Zunge, die ist immer noch mit dir dabei. Und zu den verbotenen Handlungen der Zunge gehört es, dass man über andere Menschen schlecht redet, dass man andere Leute beleidigt, dass man verleumdet, dass man Leute kränkt, zum Beispiel ihren Platz wegnimmt. Du weißt, dass dein Bruder dort geschlafen hat, dort gesessen ist, dass du jetzt hingehst und ihm den Platz sozusagen wegnimmst. Dies passiert beispielsweise, wenn sich jemand einen Platz für den I'tikaf in der Moschee reserviert hat. Das kann passieren. Also mit Reservierung ist hiermit gemeint, liebe Geschwister, dass eine Person zuerst an einem Ort gewesen ist und nicht, dass eine Person das Recht hat, einen Platz einzunehmen, den keine andere einzunehmen hat. In der Moschee reserviert man sich den Platz wie? Indem man als Erster an einer Stelle gewesen ist. Wer als Erster an einer Stelle gewesen ist, der hat sich diese Stelle reserviert. Einen Moment. aus dem Hadith von Umar radiallahu anhu ergibt sich auch die minimale Zeit für den I'tikaf. Und zwar, es reicht also, wenn man auch nur den Teil eines Tages I'tikaf macht. Man muss nicht einen ganzen Tag I'tikaf machen. Und wenn man in der Nacht auch einen I'tikaf machen darf, spricht auch nichts dagegen, dass man nur den tagsüber macht. Denn manche Leute, die arbeiten tagsüber, manche arbeiten nachts. Und so kann man die Nacht im I'tikaf verbringen, aber auch den Tag im I'tikaf verbringen. Aber wir haben darauf hingewiesen, dass das Wort I'tikaf im Arabischen sich einer Sache widmen, es kann nicht sein, dass oder sich zurückziehen, besser gesagt, sich zur Andacht zurückziehen, das ist nicht eine Minute und nicht zwei. Keiner kann dir sagen, so und so viele Minuten, aber wir wissen, dass es eine längere Zeitspanne ist. Und solche Sachen hängen ab von dem, was gang und gäbe ist, vom Urf. Deswegen eine Person einfach in die Moschee kommt und sagt, ich verrichte jetzt mein Wuhr-Gebet 4 Raka'a und sobald ich eingetreten bin, mache ich nie für I'tikaf. Wenn ich raus bin, beende ich. Das ist nicht I'tikaf im sprachlichen Sinne und dementsprechend kann es auch nicht I'tikaf sein im gesetzlichen Sinne und Allah weiß am besten Bescheid. Wo man den I'tikaf vollzieht, der I'tikaf wird vollzogen in einer der Moscheen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allahs Jalla wa Ala, er sagte, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Und verkehrt nicht mit ihnen, während ihr euch zur Andacht in die Moscheen zurückgezogen habt. Insofern sind grundsätzlich alle Moscheen, alle Plätze, an denen die Gebete verrichtet werden, erlaubt, dass man dort seinen I'tikaf vollzieht. Wir unterscheiden aber, die Gelehrten unterscheiden zwischen den Moscheen, in denen das Freitagsgebet stattfindet und den Moscheen, in denen das Freitagsgebet nicht stattfindet. In den Moscheen, wo das Freitagsgebet stattfindet, darf man I'tikaf unter Übereinkunft der Gelehrten machen, weil man keinen Konflikt hat, wenn man zum Gebet aufgefordert wird, so muss man diese Moschee nicht deswegen verlassen. In anderen Moscheen kommt es drauf an, also hängt es von der Person selbst ab. Wenn die Person selbst in den I'tikaf, wenn diese Person selbst zum Freitagsgebet verpflichtet ist, wie soll sie es machen? Wenn sie selbst zum Freitagsgebet verpflichtet ist, wie soll sie die Moschee verlassen, wenn sie im I'tikaf ist? Das darf sie nicht. Deswegen darf sie es auch nicht verursachen, denn sie wusste es ja schon vorher. Ja. Und deswegen darf man als Mann, wenn man zum Freitagsgebet verpflichtet ist, das nur in einer Moschee machen, indem man zum I'tikaf, indem man auch das Freitagsgebet verrichten kann. Gemeint ist natürlich, wenn die Person so lange I'tikaf machen möchte, sodass auch der Freitag dabei ist, natürlich. Wenn die Person nur einen Tag macht oder zwei Tage macht. Denn in vielen Ländern ist es so, dass es in dem Stadtviertel gibt es viele Moscheen, aber zum Freitagsgebet versammelt man sich in einer Moschee. Darf man jetzt in diesen anderen Moscheen auch I'tikaf machen? Ja, solange man nicht in den Konflikt kommt. Und alles, was als sprachlich gesehen als Masjid gilt, als Moschee gilt, dort darf man auch den I'tikaf machen, solange man, wie gesagt, nicht in einen Konflikt gerät. Wenn man allerdings einen Freiwilligen, also wir unterscheiden auch zwischen dem Pflicht-I'tikaf und dem Freiwilligen-I'tikaf. Wenn man einen Pflicht-I'tikaf macht, dann ist es natürlich unter keinen Umständen möglich, weil man verpflichtet ist, den I'tikaf zu Ende machen wie beim Nadr. Wenn man ihn brechen würde, dann wäre der Nadr gebrochen und dann müsste man das entsprechend dafür tun. Wenn man allerdings einen freiwilligen I'tikaf machen will, darf man dies auch in einer Moschee machen, in der das Freitagsgebet nicht stattfindet, da man zum Freitagsgebet dann den I'tikaf unterbrechen kann. Allerdings muss dort das Gemeinschaftsgebet zu allen 5 Gebetszeiten stattfinden. Und die Gelehrten unterscheiden, was den I'tikaf angeht, zwischen den Moscheen. Wenn die Moscheen, also das heißt, in welcher Moschee soll man den I'tikaf denn überhaupt machen? Die Moscheen sind unterschiedlich wertvoll. Diejenige Moschee, also man unterscheidet anhand verschiedener Kriterien. Das erste Kriterium ist, das Alter der Moschee. Je älter eine Moschee ist, desto wertvoller ist es, dort die Gebete zu verrichten und dort auch den I'tikaf zu verrichten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fih. Eine Moschee, die von Anfang an auf der Gottesfurcht aufgebaut worden war, sie hat eher ein Anrecht darauf, dass du darin dein Gebet verrichtest. Ein zweites Kriterium zur Auswahl der Moschee ist die Anzahl der Betenden in dieser Moschee. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat darauf hingewiesen, dass das Gebet, das man zu zweit verrichtet, wertvoller ist als das Gebet, das man alleine verrichtet. Und das Gebet, das man zu dritt verrichtet, ist wertvoller als das Gebet, was man zu zweit verrichtet. Und je mehr, desto besser, so sagte er sallallahu alaihi wasallam. Natürlich gibt es auch andere Kriterien, die man berücksichtigt, aber diejenigen Kriterien, die abzuleiten sind aus dem Koran oder der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sind natürlich wertvoller oder sind haben Vorrang. Es kann auch ein Kriterium sein, wenn diese ganzen anderen Sachen gleichgültig sind, dass ich eine Moschee wähle, in der ich demütiger bin in meinem Gebet. Ich kann auch eine Moschee wählen, wo die Lesung des Imam mich eher beeinflusst und ähnliches. All das können auch Kriterien sein. Es geht hier nur darum, was ist besser. Die Frauen, wie gesagt, vollziehen den I'tikaf in irgendeiner Moschee. Jemand, der vom Freitagsgebet befreit ist, wie zum Beispiel eine Frau, darf auch einen Pflicht-I'tikaf in einer Moschee machen, in der das Freitagsgebet nicht stattfindet, weil wir wissen, dass sie vom Freitagsgebet befreit ist. Zu Hause darf sie den I'tikaf nicht vollziehen, selbst wenn sie dafür ein Gelübde für Allah gesprochen hat. Wie bereits erwähnt, ist der I'tikaf für Frauen erlaubt, da die Frauen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam dies auch gemacht haben. Und für I'tikaf ist keine Bedingung, dass natürlich die Frau einen Mahram dabei hat, denn Mahram braucht man für eine Reise, aber nicht für den I'tikaf. Es darf jedoch nicht zu einem Ort werden, an dem sich die Frauen unter die Männer mischen. Außerdem muss sie darauf achten, wie auch der Mann, dass sie durch den I'tikaf nicht etwas Wichtigeres vernachlässigt, wie die Fürsorge um die Eltern oder den Ehemann. Wenn sie den I'tikaf machen will, ihn aber aufgrund von Wichtigerem unterlässt, wird ihr die Belohnung des I'tikaf gut geschrieben. Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu berichtet nämlich, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Wahrlich, gleichgültig welches Tal ihr durchquert und welchen Weg ihr schreitet, so gibt es in Medina Leute, die dieselbe Belohnung erhalten werden wie ihr. Sie sagten nämlich, sie sind nämlich aufgrund einer Entschuldigung daheim geblieben. Und das weist deutlich darauf hin, dass wenn der Gläubige mit seinem Herzen die Absicht gefasst hat, etwas Gutes zu machen, und dann kommt etwas dazwischen, dann Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund seiner Barmherzigkeit schreibt er einem die gleiche Belohnung auf, als hätte man diese Wohltat verrichtet. Also wenn eine Mutter zum Beispiel sagt, ich würde sehr gerne I'tikaf machen, aber ich habe etwas Wichtigeres zu tun, zwar muss ich für meinen Ehemann den Haushalt machen oder ich muss mich um meine Kinder kümmern, und sie hat im Innersten vor, sie weiß, dass wenn sie diese Aufgabe nicht hätte, sie hätte I'tikaf gemacht, dann Allah schreibt ihr die gleiche Belohnung auf. Der I'tikaf, wie wir gesagt haben, darf in jeder Moschee verrichtet werden. Hat man den I'tikaf zum Nadr gemacht, dann darf man ihn auch in einer Moschee verrichten, die besser ist als die Moschee, in der man Allah versprochen hatte, den I'tikaf zu machen. Sofern man dafür keine Reise auf sich nehmen muss. Und umgekehrt auch, seit natürlich geht es um die drei Moscheen. Drei Moscheen natürlich, man darf dahin verreisen. Aber wenn eine Person sich verpflichtet hat, I'tikaf zu machen in einer bestimmten Moschee, dann haben wir einen Konflikt, wenn es eine Reisedistanz ist. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verboten hat, dass man verreist aufgrund einer bestimmten Moschee, es sei denn, es handelt sich um eine der drei besonderen Moscheen unserer Religion. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, verreisen darf man nur zu einer der folgenden drei Moscheen. Die heilige Moschee, gemeint ist die Moschee in Mekka, Al-Masjid al-Haram. Dann sagte er, wa Masjid al-Rasuli sallallahu alaihi wasallam, die Moschee des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, wa Masjid al-Aqsa und die Aqsa-Moschee. Aqsa auf Arabisch bedeutet weit entfernt oder am entferntesten. Und warum? Weil das die damalige Moschee war, die am weitesten entfernt war, also hat man sie so genannt. Gemeint ist die Moschee in Jerusalem, Al-Quds. Das heißt, diese drei Moscheen, wenn man Nadr gemacht hat, seinen I'tikaf in einer dieser Moscheen zu verrichten, dann ist man verpflichtet, diesen Nadr umzusetzen und man darf auch dorthin verreisen. Wenn es eine andere Moschee war, dann darf man keinen Nadr machen, um dorthin extra zu verreisen. In diesem Hadith, liebe Geschwister, geht es darum, dass man verreist aufgrund der Überzeugung, dass eine bestimmte Stelle besser ist als eine andere. Das heißt, wenn man verreist, um eine bestimmte Moschee zu verrichten, weil man glaubt, dass dort die Moschee, das Gebet in dieser Moschee wertvoller ist, dann darf man das nicht machen. Oder wenn man zum Beispiel verreist zu einem bestimmten Ort als Wallfahrtsreise zum Beispiel. Ihr wisst zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auf dem Berg An-Nur hat er seine erste Offenbarung erhalten. Und wenn eine Person sagt, ich möchte dorthin verreisen, um diese Stelle dort zu sehen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gereist ist, dann sagen wir Stopp, man darf nicht aus religiösen Gründen zu solchen Ortschaften verreisen, es sei denn, es geht um diese drei Moscheen. Wenn jemand I'tikaf, und das ist, was wir am Anfang dieses Abschnitts gesagt haben, wenn jemand Allah versprochen hat, I'tikaf zu machen in einer dieser drei Moscheen, dann darf er ersatzweise auch die bessere Moschee verwenden. Also zum Beispiel, du hast Nadr gemacht, dass du in Al-Masjid al-Aqsa I'tikaf machen willst. Der Weg dorthin, du kannst ihn nicht bestreiten, also darfst du auch nach Medina gehen und auch ersatzweise nach Mekka gehen und dort den I'tikaf machen. Aber umgekehrt gilt diese Regelung nicht, wenn man Nadr gemacht hat, dass man den I'tikaf in der heiligen Moschee in Mekka machen möchte, dann ist man auch verpflichtet, den I'tikaf dort zu machen und nicht anderswo. Der Beweis dafür ist, Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu berichtet, dass ein Mann am Tag der Befreiung, gemeint ist der Befreiung Makkas oder der Tag der Eroberung von Mekka, aufstand und sagte, O Gesandter Allahs, ich habe für Allah folgendes Gelübde geleistet. Wenn Allah Mekka befreit, werde ich in Jerusalem 2 Raka'a verrichten. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bete hier. Der Mann sagte, das gleiche doch mal, O Gesandter Allahs, ich habe aber Nadr gemacht, ich will das dort machen in Jerusalem. Und sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bete doch hier. Und dann hat der Mann es nochmal gesagt. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Sha'nuka idhan. Er sagte, wie du willst. Wenn du unbedingt willst, darfst du auch nach Jerusalem gehen und dort dann deinen Raka verrichten. Der I'tikaf, gemäß der Einleitung und der Ayah im Koran, darf in jeder Moschee verrichtet werden. In jeder Moschee, also auch in anderen Moscheen als die Moschee von Mekka und Medina und Al-Quds. Die Gelehrten haben darüber unterschiedliche Ansicht. Die erste Ansicht besagt, dass der I'tikaf nur in einer dieser drei Moscheen verrichtet werden darf. Aufgrund einer Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der er sagte, La i'tikafa illa fil masajid al-thalatha. Es gibt keinen I'tikaf außer in den drei Moscheen. Und dieser Hadith wird so übersetzt, wie ich gerade übersetzt habe. Allerdings kann man ihn auch auf zwei verschiedene Arten verstehen. Es gibt keinen I'tikaf. Normalerweise, wenn man so einen Wortlaut hört, versteht man als erstes darunter, dass die Gültigkeit in Frage gestellt ist. Das heißt, man versteht darunter, dass der I'tikaf in anderen Moscheen als diesen dreien ungültig ist, weil er sagte, kein I'tikaf. Das heißt also, normalerweise versteht man unter solchen Aussagen, es gibt keinen, in Klammern, gültigen I'tikaf, außer in den drei Moscheen. Aber das Wort gültig steht nicht da, das denkt man sich dazu, weil das ist normalerweise das, was der Sprecher meint, wenn er so eine Aussage macht. Das ist die erste Ansicht unter den Gelehrten, und daraus ergebe sich, dass man in keiner anderen Moschee den I'tikaf machen darf, und sie sagen, was die Aya im Koran al-Karim angeht, so wird sie eingeschränkt durch diesen Hadith, und das ist bekannt, dass eine allgemeine Aussage im Koran näher definiert und eingeschränkt werden kann durch eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Ansicht wird auch vertreten von Mujahid ibn Jabr, einem Schüler von Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, und auch von späteren Gelehrten. Aber uns interessiert in erster Linie natürlich die Gelehrten von früher. Aber diese Aussage oder diese Meinung, sie ist schadh. Diese Meinung ist schadh. Und wenn man sagt, die Meinung ist schadh, dann meint man damit, dass diese Meinung wird zwar vertreten von hier und da einem Gelehrten, aber keiner hat danach gehandelt. Das heißt, man sagt fairerweise, es gibt keine Übereinkunft. Wenn es Übereinkunft gäbe, wäre es die Sache hundertprozentig. Aber wir sagen, es gibt ein, zwei Gelehrte von früher, die das so gesagt haben, aber diese Ansicht ist schadh. Und das heißt also, auf Arabisch, man handelt nicht danach und man schenkt dieser Ansicht keine Aufmerksamkeit, weil sie sehr schwach ist. Und die zweite Ansicht der Gelehrten ist die Ansicht der allermeisten. Sie sagen, dass man in jeder Moschee Allah subhanahu wa ta'ala I'tikaf machen darf. Erstens die klare Aussage Allahs im Koran, dass man, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und verkehrt nicht mit ihnen, während ihr euch zur Andacht in die Moscheen zurückgezogen habt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat keinen Unterschied gemacht zwischen der einen unter anderen Moschee. Er hat nicht gesagt in den drei Moscheen, sondern in den Moscheen, und damit sind alle Moscheen gemeint. Sprachlich gesehen, diese Aussage ist am, beinhaltet jede einzelne Moschee, und wir brauchen erst einen Beweis, der diese Eier einschränkt. Was den Hadith angeht, so sagen wir, erstens, er kann auch auf andere Art und Weise verstanden werden. Und zwar, wir haben gesagt, er heißt, es gibt keinen I'tikaf außer in den drei Moscheen. Und man kann ihn auch wie folgt verstehen, es gibt keinen vollkommenen I'tikaf außer in den drei Moscheen. Oder I'tikaf, Klammer auf vollkommene Weise, Klammer zu, gibt es nur in den drei Moscheen. Und das ist eine Tatsache, dass der I'tikaf dort wertvoller ist. Und wenn er wertvoller ist, ist er viel vollkommener als in anderen Moscheen. Jemand könnte einwenden und sagen, das ist aber nicht das, was man normalerweise aus diesem Hadith versteht. Wir sagen, das stimmt. Das ist nicht normalerweise, was man aus diesem Hadith versteht. Aber wenn wir einen Konflikt haben, dann brauchen wir jetzt Gründe, Argumente, die eine Ansicht der anderen vorzuziehen. Und deswegen, wenn es Argumente gibt, die verborgene Ansicht, das verborgene Verständnis, dem offensichtlichen Verständnis vorzuziehen, dann machen wir das. Wenn es dafür keine Anzeichen gibt, dann natürlich nicht. Der Beweis dafür, dass diese Aussagen tatsächlich manchmal anders zu verstehen sind, als sie wirklich sind, ist ein anderer Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, über die sich die Leute nicht uneinig sind. Er sagte, La imana liman la amanata lah. Das heißt sinngemäß übersetzt, kein Iman hat der, der nicht zuverlässig ist. Oder kein Iman hat der, der nicht ehrlich ist. Die Gelehrten der Ahle Sunnah verstehen darunter nicht, dass eine unehrliche Person oder eine unzuverlässige Person Kafir ist. Sondern sie verstehen darunter, dass eine Person, die unehrlich ist oder unzuverlässig ist, eine Person ist, die einen geschwächten Iman hat, einen unvollkommenen Iman hat. Und das ist der gleiche Ausdruck im Arabischen wie für diesen Hadith. Das heißt also, es ist durchaus normal, dass man einen Hadith auch auf andere Art und Weise verstehen kann, wie es da steht. Der Prophet ﷺ sagte, also Anas ibn Malik berichtet, jedes Mal, wenn uns der Gesandte Allah ﷺ eine Rede hielt, sagte er, wer nicht treu ist, hat keinen Glauben. Wer sein Versprechen nicht hält, hat keine Religion. Die Ahle Sunna, die Sunniten also, verstehen unter diesem Hadith im Gegensatz zu den Khawarij nicht, dass eine untreue Person ein Ungläubiger ist. Vielmehr verstehen sie darunter, dass der Glaube einer solchen Person unvollkommen ist und Defizite aufweist. Auf den obigen Hadith angewandt verstehen einige Gelehrte, dass der I'tikaf in anderen als den drei Moscheen nicht so wertvoll ist wie in diesen dreien. Dies ist die bevorzugte Ansicht, denn eine Regel lautet, also wir haben jetzt wir haben jetzt zwei Erklärungen, wir müssen aber jetzt erklären, warum ziehen wir die eine Argumentation der anderen vor. Eine Regel lautet, wenn ein Hadith zweideutig ist, die eine von beiden Bedeutungen den anderen Beweisen widerspricht, die andere mit ihnen übereinstimmt, ist diejenige Bedeutung vorzuziehen, die mit den anderen Beweisen übereinstimmt. Die Ayah, bevor wir davon sprechen, dass wir einen Konflikt haben zwischen der Ayah und dem Hadith und deswegen sagen, die Ayah schränkt der Hadith schränkt die Ayah ein, denn das bedeutet ja, wenn wir das nicht machen würden, hätten wir einen Konflikt. Bevor wir diese Sache machen überhaupt, fragen wir uns, gibt es wirklich einen Konflikt? Wir sagen, es gibt nur einen Konflikt im Falle der einen Interpretation des Hadithes. Wenn du sagst, es gibt keinen gültigen I'tikaf außer in diesen drei Moscheen. Aber im anderen Fall gibt es keinen Konflikt. Und eine Regel lautet, wenn im einen Fall es einen Konflikt gibt, dann wende eben den Fall an, in dem es keinen Konflikt gibt. Und das ist auch, wie gesagt, die Ansicht der absoluten Mehrheit der Gelehrten und auch die Ansicht der vier Imame. Und deswegen auch der gläubige Mensch, das ist auch zweifellos ein Argument, etwas der eine Ansicht der anderen vorzuziehen, wenn man sieht, dass die große breite Masse der Gelehrten alle eine bestimmte Ansicht vertritt. Einen Moment. Es gibt auch eine andere Argumentation von manchen Gelehrten, die sagen, der Hadith ist an sich gar nicht authentisch. Und zwar, wenn es um die um den Marfu'-Teil davon geht. Das heißt also, sie sagen, der Hadith ist eigentlich eine Ansicht oder eine Aussage von einem Sahabi. Und sie ist gar nicht eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und was dafür spricht, ist die folgende Überlieferung. Weil es gibt einen Sahabi selbst, der diese Aussage des anderen Sahabis, und zwar von Hudhaifa, angezweifelt hat. Und das ist ein Argument natürlich auch für uns den Hadith anzuzweifeln, wenn dies ein Sahabi selbst gemacht hat. Hudhayfa sagte zu Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu: Die Leute machen zwischen deinem Haus und dem Haus von Abu Musa i'tikaf. Willst du es ihnen nicht verwehren? Da sagte Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu: Vielleicht haben sie recht und du irrst dich. Sie haben es sich gemerkt, vielleicht haben sie es sich gemerkt und du hast es wohl vergessen. Oder sie haben es sich richtig gemerkt und du hast wohl vergessen. Du hast wohl vergessen, dass das erlaubt ist. Da sagte Hudhayfa: Kein I'tikaf außer in diesen drei Moscheen. Die Moschee von Medina, die Moschee von Mekka und die Moschee von Ilia. Und damit ist die Moschee von Jerusalem gemeint. Und das wird als Illa, als versteckter Fehler, als solchen Überlieferung erwähnt, weil Abdullah ibn Mas'ud diese Ansicht von Hudhayfa angezweifelt hat und Allah weiß am besten Bescheid. Wenn wir über I'tikaf sprechen, müssen wir auch über das Plätze reservieren in der Moschee sprechen. Ein Platz reservieren im Sinne von, dass man aufsteht, etwas hinlegt, damit sich keiner mehr dorthin setzt, darf man nur, wenn man kurzweise hinausgeht, um zum Beispiel seine Notdurft zu verrichten, ansonsten nicht. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Man qama min majlisihi thumma raja'a ilayhi fahuwa ahaqqu bihi. Wer von seinem Platz aufgestanden ist und dann wieder zurückkehrt, dem gehört der Vorzug. Wer von seinem Platz aufgestanden ist und dann wieder zurückkehrt, dem gehört der Vorzug. Wenn einer Person so etwas passiert, soll sie die entsprechende Person an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, an diese Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erinnern. Sollte sie sich weigern, so muss man wissen, dass die Belohnung allein von Allah kommt. Eine Person weigert sich, wegzugehen, obwohl es eigentlich dein Platz ist und du weißt, dass du kurz noch aufgestanden wieder zurückzukehren, du bist nicht aufgestanden, dich zu unterhalten oder so ähnliches, dann er verwehrt dir diesen Platz in der ersten Reihe zum Beispiel, dann vertraust du auf Allah subhanahu wa ta'ala, ohne damit dadurch ein Problem anzufachen. Vertraust Allah subhanahu wa ta'ala und weißt, dass Allah dir trotzdem die Belohnung geben wird, und darum geht es eigentlich. Darum geht es letztendlich. Der Prophet alaihi salatu wassalam hat, so könnte man vielleicht argumentieren, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in der Moschee sich etwas wie ein Zelt aufschlagen lassen, in der er dann geschlafen hat und seine Zeit nach dem Fajr-Gebet verbracht hat. Aber das ist kein Argument, dass man sagt, dass man sich einen Platz dauerhaft reservieren darf. Sondern das wäre der Fall, diesen Hadith wendet man an, wenn man, wie die Geschwister das machen, dass man, wenn man das hinten in der Moschee aufschlägt oder seine Matratze ausbreitet oder ähnliches. Weil hinten in der Moschee normalerweise drängelt sich keiner und keiner streitet sich mit dem anderen und sagt, ich möchte an der Stelle hinten sitzen. Sondern ein Problem wäre es, wenn jemand sagen würde, ich reserviere mir in der ersten Reihe den Platz und lege dort meine Matratze hin und gehe dann nicht mehr weg. Ich denke, die Sache ist deutlich. Wann beginnt man mit dem I'tikaf? Die Gelehrten, wenn man einen vollständigen I'tikaf macht, die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, wann der I'tikaf beginnt, wenn man diese vollen 10 Tage macht. Die meisten Gelehrten sagen, dass er beginnt vor Sonnenuntergang der 21. Nacht. Und das heißt also am 20. Ramadan, wenn die Sonne untergeht, dann geht man vorher in den I'tikaf. Und andere Gelehrte sind der Meinung, dass der I'tikaf beginnt, nachdem man das Fajr-Gebet in dieser Nacht verrichtet hat. Das heißt, nach dem Fajr-Gebet in der 21. Nacht. Die erste Ansicht ist also, dass man vor dem Sonnenuntergang in die Moschee begibt. Die zweite Ansicht besagt, dass man nach dem Fajr-Gebet sich in die Moschee, in den I'tikaf begibt. Und das ist eine Überlieferung über Aisha radiallahu ta'ala anha. Sie sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Mu'takaf erst nach dem Fajr-Gebet betreten hat, aber in Wirklichkeit gemeint ist damit der Ort, an dem er seine Zeit verbracht hat im I'tikaf. Wallahu a'lam. Also sie sagte, er hat seinen Mu'takaf betreten nach dem Fajr-Gebet. Und das bedeutet, die Stelle, an der er sich zurückgezogen hat, um alleine zu sein, um sich auszuruhen und so weiter. Aber nicht, dass sein I'tikaf an sich die Zeit der Andacht erst zu diesem Zeitpunkt begonnen hat. Und so verbindet man die Hadithe sehr schön miteinander. Wallahu a'lam. Der I'tikaf endet, liebe Geschwister, sobald die Sonne untergeht vom letzten Ramadan-Tag. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Meinung, wann endet der I'tikaf, wenn man ihn vollkommen machen möchte. Manche sagen, er endet, wenn man das Eid-Gebet verrichtet hat, dass man zwischenzeitlich gar nicht mehr nach Hause geht. Aber richtigerweise, sobald die Sonne vom letzten Ramadan-Tag untergeht, ist Ramadan zu Ende. Und man hat dann volle 10 Tage I'tikaf ja schon gemacht. Und es ist eine Sunna, dass man Russel macht, bevor man zum Eid-Gebet kommt. Und deswegen gibt es keinen Grund, weiterhin I'tikaf zu machen. Denn der eigentliche Grund, warum I'tikaf gemacht hat, ist wegen Laylatul Qadr. Und die ist auf jeden Fall schon vorbei. Insofern, sobald man das Maghrib-Gebet verrichtet hat, darf man seinen Platz verlassen und nach Hause gehen und dann sich vorbereiten auf den Eid-Tag. Wodurch der I'tikaf ungültig wird und die Möglichkeit, Bedingungen zu stellen. I'tikaf bedeutet, sich dieser Welt zu entsagen und sich den Dingen hinzugeben, die Allah zufriedenstellen. Außerdem sollte man versuchen, die Ibadah auf die vollkommenste Art und Weise durchzuführen. Die Gelehrten sind sich darüber einig, dass man die Moschee während des I'tikaf nur aufgrund einer Darura oder aufgrund einer Haja verlassen darf. Aisha radiallahu anha berichtet, sie sagte, وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدْ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. Schaut euch an, was Aisha radiallahu anha zu sagen hat. Sie sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte seinen Kopf zu mir hineinzustecken, sodass ich ihn kämmte. Das heißt, der Prophet am I'tikaf. Und ihr wisst, sein Haus oder seine Wohnung oder sein Zimmer grenzte an der Moschee direkt. Er hätte die Moschee verlassen können und in sein Zimmer eintreten können, um seine Haare kämmen zu lassen. Aber er hat nur das, was wirklich die Moschee verlassen muss, hinausgestreckt. Und das ist sein Kopf, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, wenn die Gelehrten streng sind mit solchen Sachen, dann kommt das nicht von ungefähr, sondern es kommt in einer authentischen Überlieferung, wie sowohl es bei Bukhari als bei Muslim. Wenn es erlaubt wäre, warum macht er sich das Leben so schwer? Und sie sagte, um das noch zu betonen, wenn er im I'tikaf war, betrat er sein Haus nur aufgrund eines Erfordernisses. Das heißt, wenn es also wirklich sein musste. Wie zum Beispiel, man verrichtet sein Geschäft, und damals haben sie das nicht zu Hause gemacht, oder irgendwas anderes. Wenn es wichtig war, dann hat er seinen Mu'takaf, seinen I'tikaf-Platz verlassen. Aus diesem Hadith lernen wir, dass der Mu'takaf seine Frau während dem I'tikaf berühren darf, denn das lässt sich nicht vermeiden, wenn man sich die Haare kämmen lässt. Normalerweise. Ebenfalls ist es erlaubt, dass man sich pflegt äußerlich, dass man auch seine Haare kämmt, auch während man im I'tikaf ist. Und aus diesem Hadith lernen wir ebenfalls, dass die Frau ihrem Mann, dass es gesetzlich ist, die Frau ihrem Mann dient und dass es gang und gäbe war, damals wie auch heute in den islamischen Gesellschaften, dass die Frau für den Mann da ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er begonnen hat, seine Haare zu kämmen oder kämmen zu lassen, dann gibt es unterschiedliche Ansichten von Gelehrten. Beginnt man mit der rechten Kopfhälfte oder mit der linken Kopfhälfte? Dass man mit rechts beginnt, ist klar. Nur die Frage ist, beginnt man mit der aus der Sicht desjenigen, der gekämmt wird, oder aus Sicht derjenigen Person, die dich kämmt? Und das, wenn du es andere Mal machen lässt, denn nicht jeder hat einen Spiegel. Und deswegen, die richtigere Ansicht lautet aber zweifellos, dass man mit der rechten Kopfhälfte aus Sicht der gekämmten Person beginnt. Und deswegen hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Hajj dem Friseur seine rechte Kopfhälfte zuerst hingehalten und danach erst hat er seine linke Kopfhälfte rasieren lassen. Also mit der Hajj im Hadith von Aisha radiallahu anha, mit der Erfordernis, aufgrund der er die Moschee verlassen, ist hiermit das kleine oder große Geschäft gemeint. Der Grund hierfür ist, dass man dies in einer Moschee nicht erledigen darf. Ebenso darf man nicht zum Essen oder Trinken hinausgehen, sofern es jemand natürlich einem in die Moschee bringt. Also wenn es in einer Moschee möglich ist, dass jemand dir das Essen bringt und das dort erlaubt ist und keine Probleme gibt, dann natürlich, du lässt die Sache dir bringen. Aber ansonsten, wenn das Essen woanders zubereitet wird, dann darfst du die Moschee verlassen, um dein Essen einzunehmen. Daraus ergibt sich auch aus dieser Regel, aus einer bestimmten Regel, die wir jetzt erwähnen, und zwar, wenn etwas aufgrund einer Notwendigkeit oder eines Erfordernisses erlaubt ist, ist es nur in dem Maße erlaubt, wie es notwendig bzw. erforderlich ist. Also, wenn dir jemand sagt, du darfst etwas tun, weil du keine andere Möglichkeit hast, also die Sache ist eigentlich nicht erlaubt, aber du hast eigentlich keine andere Möglichkeit, dann in diesem Fall, die Gelehrten erlauben es, aber nur in dem Maße, wie du es auch wirklich dringend brauchst. Beispiel, es gibt eine Toilette weit entfernt und eine Toilette in der Nähe. Oder du möchtest dich duschen, weil du Junub geworden bist. Dann gibt es eine Dusche in der Moschee, die nicht so angenehm ist und nicht so ausgestattet ist wie deine Dusche zu Hause. Und du hast eine Dusche zu Hause. Trotzdem darfst du dann diese Dusche nur in der Moschee verwenden, und nicht extra dafür nach Hause gehen, weil das wäre ja unnötig. Du darfst ja nur das machen, was nötig ist, wie wir gesagt haben. Während dem Ertikaf darf man auch keinem Trauerzug folgen. Das heißt, wenn jemand gestorben ist und die Leichenbahre getragen wird zum Friedhof, darf man auch diesem Trauerzug nicht folgen. Man darf auch keinen kranken Menschen besuchen. Man darf mit seiner Frau keinen Geschlechtsverkehr haben oder Vorspiel oder ähnliches. Aisha berichtet, radiallahu anha, die Sunna ist, dass der Mu'takif weder einen Kranken besucht, noch an einem Begräbnis teilnimmt, noch eine Frau berührt, noch mit ihr spielt und dass er nur hinausgeht, wenn es unbedingt sein muss. Lima la budda minhu, wenn es unbedingt sein muss. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat höchst nach dem Kranken gefragt, ihn aber nicht als Mu'takif besucht. Wenn diese Regelungen nicht beachtet werden, kann es passieren, dass jemand den I'tikaf in genau dem Zustand verlässt, in dem er ihn betreten hat, da er sich nicht bewusst gemacht hat, dass er sich innerhalb einer Ibadah befindet, die es zu schätzen gilt. Und an dieser Stelle auch wichtig anzumerken, was auch unter dem Begriff Hajja fällt, ist ein Beispiel, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war im I'tikaf und dann kam seine Ehefrau Safiya, die Tochter von Huyay, radiallahu ta'ala anha. Sie kam und unterhielt sich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar heißt es an Safiya, binti Huyay, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, fa'ataytuhu azuruhu leylan. Fahaddathtuhu, thumma qumtu li'anqaliba, faqama ma'i li'aqlibani. Und zwar sagte sie, radiallahu anha, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war beim I'tikaf. Ich bin dann zu ihm gegangen, um ihn in der Nacht zu besuchen. Ich habe mich dann mit ihm unterhalten. Dann bin ich aufgestanden, um nach Hause zu gehen. Er ist dann aufgestanden und hat mich mit nach Hause begleitet. Und diese Überlieferung weist darauf hin, dass eine Frau, wenn sie die Möglichkeit hat, möglichst nicht gesehen zu werden, dass sie nicht gesehen werden soll. Dass sie alles so möglich dafür tun soll, dass sie nicht erkannt wird. Denn die Frau hätte auch tagsüber den Propheten sallallahu alaihi wasallam besuchen können, aber dann hätte jeder sie sehen können. Aber der Prophet, aber sie hat es bei Nacht gemacht, weil bei Nacht kann man die Frau schlechter erkennen. Es ist auch erlaubt, dass dieser Hadith erlaubt auch, beweist auch, dass man sich als Mu'takif unterhalten darf. Auch wenn es nicht um Religiöses geht und auch wenn es etwas Weltliches ist. Aber, was auch manche Gelehrten darauf hingewiesen haben, es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diese weltliche Sache zur Ibadah gemacht hat, indem er die richtige Absicht dafür gehabt hat. Und wenn er sich mit seiner Frau unterhalten hat, in dem Sinne, dass er ihr Recht als Ehefrau gibt und dass das für Allah macht oder sich mit ihr unterhält über Allah subhanahu wa ta'ala oder ähnliches, dann hat er auch in diesem Moment Dhikr gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn unser einer an sowas denkt, dann erst recht der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Manche Gelehrte erlauben, dass man zu Beginn des I'tikaf Bedingungen stellt, aber richtigerweise darf man keine Bedingungen stellen. Das bedeutet, dass man sagt, ich mache I'tikaf, aber unter Bedingung, dass ich, sobald ich Hunger habe, in das nächste Restaurant gehe, was mir gefällt, zum Beispiel. Oder ich mache I'tikaf, wenn ich irgendwas erledigen möchte, dann gehe ich eben etwas erledigen oder ähnliches. Diese Sachen sind nicht erlaubt, das ist ein Qiyas, der aufbaut auf die Sache mit der Hajj. Und auch bei der Hajj, als wir uns darunter unterhalten haben, haben wir gesagt, bei der Hajj gilt auch nur für der I'tikaf, Entschuldigung, gilt die Bedingung, das Bedingungsstellen nur, wenn man wirklich auch krank ist und Angst hat, dass man die Hajj oder die Umrah nicht vollenden kann. Insofern, was ist die Lösung? Die Lösung ist, wenn jemand den I'tikaf nicht vollenden kann, dann soll er eben die Absicht fassen, ihn zu beenden. Wie ein Salat, das du verrichtest und du möchtest jetzt dein Salat beenden, dann gehst du langsam zu Ende und machst dein Taslim und hörst dein Gebet auf. Auch beim I'tikaf, wenn du siehst, dass du die Sache nicht zu Ende bringen kannst, aus bestimmten Gründen, dann fasst du die Absicht, den I'tikaf zu beenden und dann beendest du ihn dadurch. Aber gehst nicht einfach so raus, ohne deine Absicht dafür zu fassen. Der I'tikaf wird unter Beeinkunft der Gelehrten ungültig durch den Geschlechtsverkehr. Allah subhanahu wa ta'ala sagte nämlich: وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Verkehrt nicht mit ihnen, während ihr euch zur Andacht in die Moscheen zurückgezogen habt. Surat al-Baqarah 187. Und al-Mubashara, darunter fällt der Geschlechtsverkehr sowieso, aber auch zählt dazu alles, was dazu führt. Aber wie gesagt, Berührungen, die nicht zur Erregung führen, die sind erlaubt, wie zum Beispiel, wie gesagt haben, Hadith Aisha radiallahu ta'ala anha, sowas ist unter Übereinkunft erlaubt, wie das Haare kämmen und ähnliches. Aber trotzdem heißt es nicht, dass der Geschlechtsverkehr, der führt zur Ungültigkeit. Die anderen Sachen gehören ebenfalls dazu, und über das Küssen, die Gelehrten sagen, das ist haram, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Und berührt sie nicht, beziehungsweise berührt euch gegenseitig nicht, während ihr euch zur Andacht in die Gebetsstätten zurückgezogen habt. Manche Islamstudenten irren sich und sagen, dass das Küssen während des I'tikaf genauso erlaubt ist wie während des Fastens. Die Gelehrten sind sich allerdings darüber einig, dass dies während des I'tikaf nicht gestattet ist. Sollte man dies dennoch tun, sind manche Gelehrte Ansicht, dass der I'tikaf ungültig ist. Wird der I'tikaf durch Geschlechtsverkehr ungültig, braucht man gemäß der Mehrheit der Gelehrten keine Sühneleistung zu leisten. Dies ist auch die richtigere Ansicht. Um seinen I'tikaf dann neu zu beginnen, braucht man nur wieder in die Moschee gehen und die Absicht fassen. Aber wenn der Ihtikaf ungültig geworden ist, dann hast du natürlich dafür keinen Lohn. Aber um den Ihtikaf neu zu beginnen, musst du nicht etwa zum Beispiel die Moschee verlassen oder irgendeinen Ort hingehen und nochmal die Moschee neu betreten. Die reine Absicht reicht aus. Zu guter Letzt ein paar Ideen für Leute, die nicht wissen, was sie beim Ihtikaf machen sollen. Was alles mustahab ist, über Allah subhanahu wa ta'ala, seine Gewaltigkeit und seine Schöpfung nachdenken. Eine Sache, die wir teilweise zu selten machen. Denn das Nachdenken führt zweifellos zum Iman. Das Nachdenken stärkt den Iman. Man macht sich bewusst, welche unglaublich große Gunst Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen erwiesen hat, der im I'tikaf ist. Denn wenn du dir anschaust, alle Menschen um dich herum, wer von ihnen ist Muslim, wer von ihnen ist gläubig, wer von ihnen macht auch noch fastet und auch noch I'tikaf und dann auch noch mehrere Tage hintereinander, du darfst nicht stolz auf dich selbst sein, sondern du sollst Allah subhanahu wa ta'ala alleine dafür danken, dass er dein Herz dafür geleitet hat. Das Einzige, was dich unterscheidet zwischen demjenigen, der den I'tikaf nicht macht und dir selbst, ist, dass Allah dein Herz so geschaltet hat, dass du diesen I'tikaf machen möchtest. Tasbih, das Sagen von Subhanallah. Subhanallah bedeutet Allah subhanahu wa ta'ala preisen als denjenigen, der von allen Mengen frei ist. Tahmid, Alhamdulillah sagen, alles so gebührt Allah. Tahlil, das Sagen von La ilaha illallah und so weiter und so fort. Bittgebete sprechen. Allah subhanahu wa ta'ala um Wohlgefallen, um Wohlbefinden bitten, Al-Afiyah, in dem, was noch vom Alter übrig ist. Mach also auch Dua für die Zeit nach dem I'tikaf. Suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor den Versuchungen in diesem Leben und vor den Versuchungen im Grab, möge Allah uns davor bewahren. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala um ein gutes Ende. Und sieht man Leute, die vom Gedenken Allahs abhalten, flüchtet man vor ihnen. Man soll seine Zeit nicht mit seiner Familie, seinen Freunden und so weiter verbringen, um sie dann mit sinnlosen Gesprächen zu verschwenden. Sich von Dingen abwenden, die einen nichts angehen. Man soll sich um sich selbst kümmern, schließlich wird man von Allah über sich selbst gefragt werden und nicht über die anderen. Auf keinen Fall darf man über andere lästern und Dinge sagen, wie zum Beispiel, der hat aber lange vorgebetet, der hat aber nur kurz gebetet, hätte doch lieber der so und so vorgebetet, hätte er lieber von der Stelle so und so gelesen. Und der macht aber viele Fehler. Könnte man denken, das hat ein Imam geschrieben, ne? Gerade Gelehrte und Islamstudenten, die auf dem Weg sind, Gelehrte zu werden, sollen sich besonders bewusst machen, dass sie für andere ein Vorbild sind, erst recht, wenn man in einer Familie einer unter wenigen gläubigen Menschen ist. Das Salah verrichten. Das Salah ist gesetzlich, liebe Geschwister, den ganzen Tag über, außer in den 3 oder 5 verbotenen Zeiten. Koran lesen. Falls man sich nicht Koran lesen, haben wir gesagt, Koran ist ein Heilmittel für dein Herz. Shifa'un lima fis sudur. Ein Heilmittel für das, was in den Brüsten ist. Du hast in deiner Brust Groll, Neid, Hass. Der Koran ist das Heilmittel dafür. Du hast eine schlechte Absicht, Riya, ähnliches. Der Koran ist das Heilmittel dafür. Falls man sich in der heiligen Moschee von Makkah befindet, soll man den Tawaf häufig vollziehen. Weitere Sache, die vergangenen Sünden soll man bereuen. Denk an deine Sünden, die du begangen hast. Aber an seine Sünden zu denken, gibt es 2 Arten davon. Entweder man denkt an seine Sünden in dem Sinne, dass man rückfällig wird und sich wieder daran erinnert, oder dass sie einem sogar davon abhalten, in die Zukunft zu schauen, und dann vergisst deine Sünden. Aber wenn du an deine Sünden denkst in dem Sinne, dass sie dich daran erinnern, dass du vielleicht anderen Leuten Unrecht getan hast und ihm Verzeihung bittest, oder dass du Allah subhanahu wa ta'ala für die Sünde so und so noch nicht aufrichtig genug um Verzeihung gebeten hast, dann ist es sicherlich eine sehr gute Sache. Und inshallah ist es auch ein Grund dafür, dass Allah dir deine Sünden vergibt. Sollte es allerdings dazu kommen, dass man sich eine Zeit lang über Weltliches unterhalten hat, wird dadurch der I'tikaf nicht gültig. Denn wie wir im Hadith von Safiyyah erzählt haben, der Prophet a.s.w. hat sich mit ihr unterhalten. I'tikaf ist wie eine Schule, in der man Selbstbeherrschung lernt und sich bewusst macht. wofür man eigentlich erschaffen worden ist. Ein Anzeichen dafür, dass Allah den I'tikaf angenommen hat, ist, dass man nach Ende des I'tikaf etwas Gutes mitgenommen hat, das man auch nach dem I'tikaf weiterführt. Alles so gebührt Allah, durch dessen Gnaden die guten Taten vollbracht werden. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Kraft gegeben hat, diese Unterrichte durchzuführen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für eure Anwesenheit und euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Allah Segen und Heil und Barmherzigkeit dann auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Weltenbewohner.